ganzes Leben lang erzählt man dir, dass Haie gefährlich sind. Und dann bist du endlich im Wasser und denkst, dass das, was du fürchten solltest, wunderschön ist. Alarm-Podcast Folge 63. Moin allerseits, wir sind's wieder. Benny, der Ruderschaden der deutschen Hai-Podcast-Szene. Und Jörn, das unbemerkt abgebissene Bein der Hai-Podcast-Szene. Herzlich willkommen. Los geht's. Dann mache ich jetzt mein Bier auf. Prost. Du auch? Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen weg vom Alkohol. Gar nicht mal irgendwie wegen Dry January, sondern einfach so. Also ich bin gerade bei Cola. Ich trinke heute ein Bier, weil das mir zum Podcast Spaß bracht. Sehr gut. Und wie geht's denn so? Jetzt schon besser. Nee, gut, okay, geht's mir. Ich habe einen interessanten Jahreswechsel verbracht. Also wir hatten ein paar Leute bei meiner Freundin zu Besuch, recht lang gemacht. Und dann sind wir am 2. Januar erstmal in Urlaub gefahren. Kann ich nur empfehlen. Erstmal schön eine Woche einen Roadtrip durch Spanien gemacht. Nice. Fernab aller möglichen Leute. Also nicht wirklich, aber wir sind halt irgendwie, auch wegen Corona haben wir uns halt ein Auto genommen und genau immer zu zweit unterwegs gewesen und haben einen Roadtrip von Barcelona an der Küste entlang bis nach Malaga gemacht und sind von da wieder nach Hause. Super geil. Richtig cool, das war sehr, sehr schön. Einfach mal im Januar 22 Grad und T-Shirt geht schlechter. Ja. Und dann habe ich noch eine Anfrage bekommen. Einige werden es mitbekommen haben. Ich habe dann in der Woche drauf relativ spontan ein Album eingetrommelt von einer befreundeten Band von mir. Lucifer Star Machine heißen die. Und die haben mich Mitte Dezember gefragt, so, oh, Benny, kannst du unser Album einspielen? Weil der Drummer ist da irgendwie abgesprungen. Oh nein. Und ich so, ja, geht klar. Worum geht's? Ja, 13 Songs. Oh. Und ich so, yo, wenn es sonst nichts ist. Weihnachten und Urlaub haben mir natürlich Zeit geraubt. Ich hatte nicht so viel Zeit, mich darauf vorzubereiten, aber es hat dann doch ziemlich gut funktioniert. Und ich habe innerhalb von 2 Tagen nachher das Album eingeprügelt. Das war auch mega anstrengend im Tonstudio in Lübeck. Aber das hat mir wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, wie viel Freude mir das bereitet. Studioarbeit und Schlagzeugspielen an sich und dann noch mit coolen Leuten zusammen und professionellen Leuten vor allem. Das ist geil. Und dann hatte ich letzte Woche Donnerstag meinen ersten Arbeitstag und hätte jetzt schon wieder Bock auf Urlaub. Ja, das ist bei mir so los. Und bei dir? Du, ich hatte ja jetzt so eine kleine Zwangspause mit dieser leidigen OP und dann noch ein bisschen Resturlaub abbauen. Und was irgendwie in der Zwischenzeit passiert ist, ich habe einen neuen Job. Hatte ich bei mir im Podcast schon erzählt, ich wechsle ab Februar zum Deutschlandfunk. Wupp, wupp. Und bin dann also für Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova der Schleswig-Holstein-Korrespondent. Ich kenne Berühmtheit, es ist ja absoluter Wahnsinn. Ja, also ich bin dann der eine Typ, der aus Schleswig-Holstein berichtet. Das ist tatsächlich das, was für mich gerade so krass macht. Einerseits halt, Deutschlandfunk ist halt eine Instanz. Das sagen auch alle so, da muss man schon ordentlich was können, bevor man da anfangen darf. Mhm. Und im Augenblick ist es ja so, beim NDR sitze ich halt im Studio Heide und berichte mit noch 6 anderen Kollegen aus 2,5 Kreisen. Schleswig-Holstein hat 15 Kreise und kreisfreie Städte. Sagen wir mal, knapp ein Drittel des Landes bestreiten wir zu siebt. Zwar auch für Radio und Fernsehen und noch online mit dazu, das habe ich in der Form dann jetzt nicht mehr, aber ich bin dann alleine fürs ganze Land da. Natürlich ein bisschen anders in der Ausrichtung, also nicht, wir sprechen dann halt nicht über den Großbrand einer Tischlerei oder den Milchlaster im Graben, sondern über andere Dinge, was weiß ich, wie funktioniert eigentlich Küstenschutz oder halt irgendwie sowas wie Landtagswahl und so ein Kram. Ist Schleswig-Holstein? Das wissen viele Leute südlich von Hamburg nicht. Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich so. Also so ein paar Sachen, die für mich halt vollkommen klar sind, das hat mir mein Vorgänger jetzt gerade erklärt in der Übergabe, die für mich halt vollkommen klar sind, weil ich hier wohne, sind halt anderen Leuten überhaupt nicht klar. Ja. So, keine Ahnung, ne? So diese Krabbenlogistik. Wie kommt die Krabbe vom Kutter aufs Brötchen zum Beispiel? Das ist etwas, das viele Leute nicht wissen. Das wissen aber in Schleswig-Holstein auch viele Leute nicht. Ja, also aber die Verteilung ist eine andere. Ja, schon klar. Ich habe witzigerweise gerade am, ich würde sogar sagen, wir haben am Wochenende gerade noch einen Beitrag von deinem Vorgänger dann im Deutschlandfunk gehört. Da ging es um Armut in Schleswig-Holstein. Ja, genau, das war sein Abschiedsding sozusagen. Ne? So, er hat Tatsache, also okay. Da ein ziemlich großes Stück gemacht darüber, also dass in Schleswig-Holstein zwar die Löhne bundesweit am niedrigsten sind, aber dass die Leute trotzdem bundesweit am glücklichsten sind. Mhm. Und wie das zusammenpasst. Ja, das fand ich auch ganz schön. Aber das war irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so, ne? Also das war schon ein anderes Kaliber als mal so 2 Minuten über einen Hausbrand. Ne? Naja, also normalerweise, wenn ich was für die Nachrichten mache, sind es halt 35 Sekunden. Ja, ach krass, ey. Und die Reportage geht bei den meisten NDR-Wellen halt so bei, naja, 1,30, 2 Minuten über den Tisch. Darf auch mal bei Info ein bisschen länger sein, aber beim Deutschlandfunk und seinen angeschlossenen Wellen sind es halt immer so eher 6 Minuten als Standardlänge. Das ist schon ein anderer Schnack. Echt krass, ja. Ja. Geil, ey. Und ich gehe mal davon aus, dass die einfach den High Alarm Podcast gehört haben und dann gesagt haben, der Junge, der weiß Bescheid hier, maritim und so. Anders oder? Kann ich es nicht erklären, ja genau. Muss ja so sein. Ja, ja. Aber ich meine, sonst hast du ja kaum Referenzen. Nee, wenig. Das stimmt. Sehr wenig. Ach, ich freue mich für dich. Das ist ja eine schöne Nachricht. Danke, ich freue mich auch wahnsinnig. Ja, also alle mal applaudieren hier für den. Yay! Für den Jörn. Ja, ich habe immer auch denselben Job. Aber ist auch schön. Genau. Damit sind wir tatsächlich schon mehr oder weniger beim Feedback, denn auch wenn ich das jetzt nicht in die Linkliste aufgenommen habe, Torben hat gleich geschrieben, dass er jetzt davon ausgeht, dass er von seinen Gebühren auch den High Alarm Podcast auf dem Deutschlandfunk hören kann und das hat mich natürlich ganz besonders gefreut. Ja, warum nicht? Ja, eben. So die High Alarm TV-Vorschau immer so kurz vor den Nachrichten. Das wird super. Ja, und wir haben auch natürlich auch wieder weiteres Zusendung bekommen. Die Kategorie Feedback ist ja meistens irgendwelche Links, die wir teilen. Und fangen wir an mit einer Zusetzung von Flickenbacke69. Diese Person hat uns auf jeden Fall 2 Bilder geschickt, weil die Endszene von Jaws einfach mal mit Lego nachgebaut wurde. Und es sieht gefreestyled aus, also ohne Anleitung logischerweise, weil es dafür auch keine Anleitung, glaube ich, gibt. Noch nicht, dazu kommen wir später. Sieht cool aus. Ja. Punkt. Absolut. Also da man sieht quasi dieses Schiff da und den Heide aus dem Wasser kommt. Ich finde die Zähne unfassbar gelungen, weil da auch so ein bisschen Zahnfleisch mit dran ist. Total geil gemacht. Und die Wellen finde ich cool, ja, mit diesen kleinen Dächer-Teilen. Ja. Saustark. Nur die Figuren fehlen mir ein bisschen. Ja, nu. Kann ja nicht alles haben. Nee. Sind wahrscheinlich schon gestorben. Tobias hat uns einen Link geschickt und zwar schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass das Video zu Baby Shark inzwischen mehr als 10 Milliarden Aufrufe bei YouTube hat. Das ist sowieso schon immer das meistgesehene Video gewesen, schon seit einer ganzen Zeit. Aber es ist jetzt halt das erste, das diese Marke knackt. 10 Milliarden Aufrufe. Am interessantesten fand ich den letzten Teil des Artikels. Haben wir uns gerade gestern auch drüber unterhalten und die letzten Male auch in der High Alarm TV-Vorschau. Der letzte Absatz von diesem Artikel sagt, Baby Shark wurde zum Zeichentrickstar. Die größte Popularität erlangte eine Version von Pinkfong, einem südkoreanischen Medienlabel für Kinder. 2016 feierte der Song sein Debüt. Schnell ging er viral. Beim Kindersender Nickelodeon reagierte man mit einer eigenen Zeichentrickserie. Darin spielt der Baby Shark die Hauptrolle. Im Frühjahr 22 soll noch eine neue Staffel erscheinen. Und diese Serie ist der Grund für meinen monatlichen Frust, weil ich ja für die High Alarm TV-Vorschau bei so Vorschau-Seiten einfach mal nach Shark oder Hai suche. Und diese Scheiß-Sendung läuft am Tag ohne Witz 20 Mal, weil Nickelodeon Junior macht nichts anderes mehr als diese Sendung zeigen. Und das ist dann nicht so einfach, ehrlich gesagt, Hai-Filme da rauszusuchen, weil die ganze Zeit nur die Vorschau hierfür siehst. Und du kannst es auch nicht rausfiltern, indem du sagst, ja, Kinderserien nicht anzeigen oder so. Das macht mich tatsächlich wahnsinnig. Also jeden Monat vorm Podcast hasse ich diese Sendung, obwohl ich nie eine Folge gesehen habe. Und jetzt hast du auch noch einen Ohrwurm von dem Lied, verdammte Scheiße. Ich habe es extra nicht angemacht und ich brauche das gar nicht mehr anmachen, das reicht. Noch bin ich safe, ja, ich weiß, aber sing es bitte auch nicht jetzt. Okay, dann nicht. Simon hat uns unterdessen einen Film gepitcht, der in einem schwedischen Möbelhaus stattfindet, in dem es um eine Blauhai-Attacke im Bällebad geht. Finde ich einen sehr schönen Text geschrieben dazu, den verlinken wir natürlich auch. Genau, sein vorgeschlagener Titel ist Ball Sharks, Blut im Bällebad. Ja, genau, stimmt. Finde ich großartig. Geil auch, der Hinweis, zusätzlich sind alle Bikini-Girls, die am nächsten Tag dort die neuen Sommermöbel bewerben sollten, gestrandet. Absolut großartig. Okay. Unsere liebe Freundin Mel Guyver hat sich zwei Spiegelhaie gebraten. Danke für die Hinweise an Frank und Dirk. Diese Formen, also das sind so Silikonformen, die tut man in die Bratpfanne und da kann man dann in das Auge, das heißt ein Ei reinschlagen und dann wird das in Haiform ausgebraten, total geil. Die habe ich auch. Mega. Die funktionieren am besten mit möglichst großen Eiern. Also mindestens L braucht man da. Und man muss eine Pfanne haben mit geradem Boden. Also wir haben so eine Billo-Pfanne irgendwann mal gekauft vor Jahren. Als ich das ausprobiert habe, war die schon so ein bisschen verbogen. Und dann funktioniert das nicht. Und dann läuft das natürlich unten raus. Aber es sieht halt einfach total cool aus. Und ich werde da auch regelmäßig drauf verlinkt auf dieses Produkt. Es ist wirklich cool, wenn man eben entsprechend große Eier eingekauft hat. Darf ich kurz off-topic? Bitte. Also, wer mal richtig große Hühnereier braucht, ja, der möchte bitte seine Eier, ich vermute mal, auf dem Kappelner Wochenmarkt kaufen. Es ist nämlich so, dass immer, wenn ich zu Hause bin bei meinen Eltern übers Wochenende oder so und es sonntags halt das obligatorische gekochte Ei gibt, dann ist immer wieder Loriot angesagt, das Gespräch über das perfekt gekochte Ei. Aus dem einfachen Grund, ich bin ja so ein Gadget-Typ, ne? Ja. Ich habe auch so einen Eierkocher hier mit den normalen, in Anführungszeichen, Supermarkt-Bio-Eiern, was auch immer, funktioniert das tadellos. Mein Vater hat auch so einen Eierkocher, aber damit funktioniert das nie. Du kriegst immer so eine richtig richtig dünnflüssige Masse da. Mist. Und das liegt daran, dass die Eier, ich weiß nicht, wo sie die kaufen und ob schleswig-holsteinische Hühner, kannst du halt irgendwann mal einen Beitrag drüber machen, irgendwie anders sind, aber die sind faustgroß. Und da gelten einfach andere Regeln für. Ja. Und immer wenn ich an große Frühstückseier denke, muss ich an meine Eltern denken, liebe Grüße, und an diese unsagbar riesigen Eier. Ich kriege in Hamburg, solche Eier kriege ich ja nicht, egal wo ich hingehe. Ja, weiß Bescheid. Ist unfassbar. Ja. Also wer große Eier braucht, Wochenmarkt in Kappeln oder wo auch immer meine Eltern die Eier kaufen, ich glaube auf dem Wochenmarkt. Ja, also, ist auf jeden Fall eine Recherche wert. Definitiv, ja, genau. Und ich glaube, das ist der Käsefachhandel da. Klar. Wo es die auch mal wieder heißt. Die haben Käse und Eier, Standard. Ja. Ach, egal. Das ist mir dabei gerade eingefallen. Sehr gut. Damit geht's auf jeden Fall. Damit kriegst du beide Formen voll. Mit einem Ei, meinst du? Ja, genau. Ja, sehr gut. In other news, Ariane hat uns ein kleines Video geschickt und wünscht uns ein frohes neues Jahr und wünscht uns auch mehr Shark-Content und hat so ein Handpuppen-Video mit einer Hai-Handpuppe gemacht. Fand ich ganz gut. Und ein User namens Schasen hat darunter geschrieben, so ungefähr produziert Marc Polonia viele seiner Filme. Das war mein Lieblingskommentar. Ja, aber wenn du mal hinguckst, das Ding sieht tatsächlich ein bisschen aus wie der Hai-Virus-Shark. Aber vermutlich ist das Zufall, keine Ahnung. Dann haben wir letztes Mal vergessen zu erwähnen, RC42 hatte uns bei Twitter auf ein Landshark-Plüschtier hingewiesen. Das stammt von einem schwedischen YouTuber namens The Click und ist wirklich unglaublich niedlich. Es sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Ferkel und Hai. Und das gibt es jetzt bei ihm im Merchladen. Sticker und Tassen mit dem Motiv hatte er schon eine ganze Weile. Und jetzt eben auch dieses Kuscheltier. Also nennt sich Mango und kann man da kaufen. Ja, wird verlinkt, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ebenfalls kaufen, aber wahrscheinlich nicht so lang und nicht so häufig, ist ein Buch. Und zwar hat Janik uns einen Link geschickt mit einem Instagram-Video. Ein Mensch aus einer Werbeagentur ist so ein großer Fan von Blåhai von IKEA, dass diese Person jetzt ein Kinderbuch mit der Geschichte mit mehreren Geschichten von den Blåhai-Abenteuern quasi illustriert hat. Und das Buch kann man wohl auch kaufen. Da ist in dem Instagram-Beitrag ist jemand verlinkt und da kann man das wohl ergattern. Und diesen Reiter werde ich mir, glaube ich, mal offen lassen. Sehr gut. Noch mehr Links mit Haibezug findet ihr wie immer auf haialarm-podcast.de. Und damit sind wir beim Film. Ich bin ganz aufgeregt. Was besprechen wir denn heute? Ja, heute gibt es den wunderbaren Dark Tide, bei dem ich vorher nicht wusste, dass da Halle Berry mitspielt. Ja. Und dann war auch klar, das ist keine Trash-Produktion, sondern das ist wahrscheinlich eher tendenziell eher ernst gemeinter Film. Aber wir haben ihn uns trotzdem oder vielleicht sogar deswegen natürlich angeguckt. Und ja, wenn du möchtest, würde ich direkt mit dem Klappentext beginnen. Bitte und dann gern. Steigen wir direkt in diesen spannenden Film ein. Das wird fantastisch. Hau raus. Los geht's. Kates Karriere als führende Hai-Expertin Südafrikas ist ins Stocken geraten, nachdem ihr Tauchpartner bei einer Exkursion von einem Hai getötet wurde. Ein Jahr ist seitdem vergangen und Kate, die auch als Haiflüsterin bezeichnet wird, war seit der tödlichen Attacke nicht mehr beim Tauchen, da sie sich für den tragischen Unfall verantwortlich fühlt. Als die Bank Kates Boot beschlagnahmen will, bekommt sie Hilfe von ihrem Ex-Freund Jeff. Er unterbreitet Kate ein lukratives Geschäft. Sie soll eine Tauchtour für einen reichen Geschäftsmann leiten, der den ultimativen Kick im freien Tauchen mit Haien sucht. Um ihr Boot und somit ihre Existenz zu retten, willigt Kate trotz ihrer bestehenden Zweifel in den Vorschlag ein. Das Ziel für den einzigartigen Tauchgang soll der weltweit gefährlichste Tummelplatz der Haie werden, Shark Alley. Wir befinden uns am Westkap in Südafrika. Eine Vierergruppe junger Leute dreht einen Vlog mit wissenswerten Infos über Haie und sie gehen unter anderem mit Haien schwimmen und drehen dabei, wie wir erfahren, eine Art Dokumentarfilm. Offenbar handelt es sich um sehr wissende und vorsichtige Leute, denn als ein paar Haie zum Boot kommen, sucht die Gruppe sich explizit ein Tier aus, mit dem Kate und Themba dann schwimmen gehen. Unter Wasser wird das Ganze von Jeff gedreht, während Kapitän Tommy oben an Deck chillt. Während der Dreharbeiten kommt es plötzlich zur Attacke eines der Tiere und die Geschichte von Themba ist zu Ende erzählt. In Kapstadt, ein Jahr später. Kate steckt offenbar in finanziellen Schwierigkeiten. Sie arbeitet in einem kleinen Unternehmen, welches Bootstouren unternimmt und hat offenbar den Kontakt zu den Leuten vom Vorjahr abgebrochen. Ihr Ex-Mann Jeff versuchte Kontakt mit ihr aufzunehmen, aber sie verweigert dies konsequent. Bei einer ihrer Bootstouren taucht er dann aber einfach auf und fährt mit. Sie geraten in einen Streit. Jeff hat gehört, dass Kate in finanziellen Schwierigkeiten steckt und hat ein Angebot für sie, was sie allein schon aus Prinzip ablehnt. Suki und Tommy, ihre Kolleginnen, wollen sie davon überzeugen, es anzunehmen. Kate, du stehst mit dem Rücken zur Wand. Nimm sein Angebot an. Nein. Warum nicht? Darum nicht. Warum? Darum. Okay, ja. Doch klar, du bist nicht. Darum. Warum? Suki. Darum. Warum verkriechst du dich, Kate? Hör zu. Mein Themba hat sein Leben so gelebt, wie er es wollte. Und genau so ist er auch gestorben. Das weiß ich. Ich bin 40 Jahre mit ihm verheiratet gewesen. Und seine Arbeit hat er geliebt. Und die Art und Weise, wie er zu Tode kam, seine Entscheidung, nicht deine oder meine. Okay? Und jetzt geh zu deinem Mann und nimm ihn für mich ganz fest in die Arme. Nein, geh du doch zu ihm. Kate, geh zu ihm. Das ist mein Ernst. Geh zu ihm. Versprich es. Jeff hat Kontakt mit dem wohlhabenden Unternehmer William Brady aufgenommen. Ihm und seinem Sohn Luke zeigt Jeff Videos von früher, als Kate mit Haien schwimmen gegangen ist. Brady ist von der Meeresbiologin begeistert und er schlägt einen Deal vor. Er bietet ganze $100.000 dafür, dass Kate ihm zeigt, wo und wie man frei mit Haien tauchen kann und er möchte das dann auch tun. Er will das Geld vorher überweisen und eine Haftungserklärung unterschreiben. Er würde sogar die Reparatur ihres Bootes bezahlen. Sie ist teilweise einverstanden rauszufahren, aber nicht unbedingt mit Haien schwimmen zu gehen. Was sie nicht weiß, heimlich schickt Jeff noch am Tisch eine SMS an Brady und verspricht ihm, dass er sie von der Idee überreden wird, damit auch Brady ohne Käfig mit Haien schwimmen gehen kann. Noch am selben Abend beobachten wir Unbekannte in Taucheranzügen, die sich als Muschelplünderer herausstellen. Sie schwimmen zur Robbeninsel und suchen nach Schätzen. Schlecht für die Ganoven, es ist Paarungszeit der Haie. Diese sind sehr aggressiv. Mindestens einer von ihnen kehrt nie wieder zurück. Am nächsten Tag wird dann das Boot beladen, Rich, Daddy und sein Sohn steigen dazu, die Gruppe legt ab. Im Gegensatz zum unsympathischen Vater macht Luke einen ganz anständigen Eindruck und man kriegt schon so eine Idee, wie sich der Film weiterentwickelt und bei einem Gespräch über Fotografie wird das noch deutlicher. Wenn du bei Gegenlicht fotografierst, musst du die Einstellung ändern. Ja, oder wie oder was? Und die Bildkomposition ist gleich null. Na, das ist ja sehr nett, Junge, wo nett? Aber ich hab mal eine Frage. Willst du da Tor schießen oder willst du den Kerl fotografieren, der da Tor schießt? Oh, das habe ich alles schon tausendmal gehört. Na, komm schon, Junge, jetzt mach doch mal was aus deinem Leben, oder was? Was ist denn los mit dir? Wenn ich den zu Nutten schicken würde, Bonnet, der würde die fotografieren. Ja, ist mein Fehler. Habe ich bei der Erziehung wohl irgendwas falsch gemacht? Ist was schiefgelaufen, verstehst du, wie ich meine? Wenn Kinder nicht ihren Lebensunterhalt selber erarbeiten müssen, dann passiert sowas. Blödsinn! Ich bin ohne Geld aufgewachsen und ich bin Fotograf geworden. Hä? Ich gebe dir gleich mal einen, Freundchen. Luke, erzähl diesem Frosch Fraser, was du verdienen könntest, wenn du... Wie haben sie mich genannt? Was willst du denn jetzt, Junge? Ich hab's nicht verstanden. Ich wollte nur einen Witz machen, das war alles. Verarschen Sie mich nicht, okay? Ich wollte Sie nicht verarschen in dem Sinn, das war ein Witz. Reden Sie nicht so mit mir. Das war respektlos, okay? Das sind die Originaltöne, nur dass das klar ist. Nach einer wirklich langen Weile kommt tatsächlich ein Hai vorbei. Laut Kate eignet er sich ideal, um mit ihm zu tauchen. Also schnell die Ausrüstung angelegt und los. Kate schwimmt frei, während Jeff an der Kamera und die Gäste sich im Käfig befinden. Der Hai schwimmt nach ein paar Momenten schon bald wieder davon. Daher geht die Gruppe zurück an Bord und lockt den Hai erneut an. Sie gehen sehr professionell und bedacht vor, was William total nervt. Doch die Geduld zahlt sich aus, als ein Hai kommt und eine Robbe frisst, was für tolle Fotos sorgt. Als nächstes wird geankert und der Hai wird genauestens beobachtet. Er schwimmt nun neugierig um das Boot herum. Bei den Vorbereitungen zum nächsten Tauchgang kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn, da Luke eigentlich gar nicht nochmal tauchen möchte. Du hast doch gesagt, Hai tauchen, das wäre eine coole Sache, Junge. Ja, weil ich mit dir Zeit verbringen wollte, sonst sehe ich dich ja nie. Na gut, verstehst du, wenn du mit mir Zeit verbringen willst, dann klettern wir jetzt in den Käfig runter und dann beobachten wir die Haie. Klingt doch gut. Nein, das klingt nicht gut. Ich will nicht nochmal in diesen Käfig. Sag mal, Junge, verbring die Zeit mit mir, solange du noch kannst. Oh, spiel nicht diese Karte aus, bitte nicht. Ich muss kotzen. Hör auf, überall das Arschloch zu spielen. Das beeindruckt niemanden. Alter, ich habe 7 Kinder von 3 verschiedenen Frauen. Und keins davon ist so ein scheiß Weichei wie du, Junge. Was hast du gesagt? Dass du ein scheiß Weichei bist. Du hast nicht das Recht, dich wie ein Arschloch zu verhalten, nur weil du an Krebs stirbst. Wie lange hast du noch? 3 Monate? Die solltest du nutzen, um ein besserer Mensch zu werden oder einfach nur ein besserer Vater. Im nächsten Tauchgang sehen wir wieder William im Käfig und Kate ganz professionell mit dem Hai schwimmen. William wird neidisch, ihn packt die Neugier und eröffnet selbstständig den Käfig. Kate kann eine Attacke des Hais so gerade verhindern und sperrt William wieder ein. Entsprechend sauer ist sie auch im Anschluss und im folgenden Konfrontationsgespräch kommt heraus, dass Jeff hinter Kates Rücken William versprochen hat, außerhalb des Käfigs zu schwimmen. Das wiederum findet Kate natürlich auch nicht so witzig, woraufhin es zum Streit zwischen Kate und Jeff kommt. Das hätte er nicht machen dürfen. Du hast doch früher auch Leute aus dem Käfig aussteigen lassen. Und das Arschloch hat die Haftungserklärung doch unterschrieben. Ja, weil du ihm erzählt hast, er könnte was tun, was ich mir selber nicht mehr zutraue. Ja, aber ich weiß doch, dass du es kannst, weil du es in dir hast. Weil ich die Haiflüsterin bin, die Legende der Tiefe. Hör auf damit. Womit? Hör auf, mich zu benutzen und Geld mit mir zu verdienen. Damit sollst du aufhören. Ich schätze, es ist trotz, der Kate dann entscheiden lässt, nun doch dahin zu fahren, wo richtig viele Haie abhängen. Frei nach dem Motto, ihr wollt Haie, dann kriegt ihr Haie. Immer wieder macht das Boot Probleme, so auch jetzt. Die Steuerung spielt wohl etwas verrückt. Das kommt aufgrund des nun stärkeren Seegangs etwas ungelegen, kann aber von Tommy repariert werden. Dies sind die heimlichen Highlights des sonst eher langsam erzählten Films. In einem ersten emotionalen Moment entschuldigt sich dann William für sein Verhalten. Daraufhin findet auch Kate wieder warme Worte für ihren Ex. Als es dann endlich mit dem Tauchen losgeht, kriegt es William dann doch mit den Nerven. Sag mal, wollen wir hier wirklich ins Wasser gehen? Ja, Sie wollen doch Haie sehen, oder? Und Sie werden nicht in unser Boot springen. Ja, da unten, das sind die richtig großen, oder? Gute 6 Meter lang. Na kommen Sie, Sie wollen doch beweisen, was für ein mutiger Kerl Sie sind. Also, zeigen Sie, was in Ihnen steckt. Ziehen Sie Ihren Anzug an, wir gehen da jetzt rein. Ja gut, also weißt du, um genau zu sein, gibt es einen richtigen Sinneswandel. Hier tut sich was. Hier sind 2, 3 große Burschen. Na also, das wollte ich hören. Macht euch fertig, Leute. Ja, aber wollen Sie nicht erst sehen, ob ein Player dabei ist? Nein, dafür haben wir keine Zeit. Wenn Ihnen ein Hai zu nahe kommt, dann hauen Sie ihm einfach auf die Schnauze. Dann passiert Ihnen nichts. Ja, klar. Sagen Sie, ja, wäre es nicht besser, wenn ich erst in den Käfig steige und, ja. Ja, jetzt wollen Sie doch in den Käfig. Ich dachte, Sie wollten mit den Haien schwimmen. Du wolltest mit den Haien schwimmen gehen, ohne Käfig, Papa. Ja, wenn Sie alles gecheckt haben und feststellen, dass alles sicher ist, komme ich raus. Und was passiert, wenn sich Ihr Mut in Luft auflöst? Mein Mut ist hier drin, in diesem Käfig, ja. Und wenn es sicher ist, komme ich hinaus. Ja, dann steigen Sie da jetzt mal rein. Niemand wird peilen, was da passiert ist. Ist egal. Kate ist wie ausgetauscht und gibt sich draufgängerisch wie selten zuvor. Es scheint, als wäre ihr irgendwie alles egal geworden. Beim nächsten Tauchgang, William bleibt im Käfig und Kate schwimmt frei, schlägt das Wetter drastisch um und es löst sich der Anker aus seiner Befestigung, woraufhin das Boot droht, davonzutreiben. Nun muss es an Bord schnell gehen, denn mit dem losen Anker in der Strömung und dem heruntergelassenen Käfig würde das Boot kentern. Tommy versucht, den Motor zu starten und den Käfig hochzuziehen, doch eine große Welle erfasst das Boot und bringt es tatsächlich zum Kentern. Als Zuschauer ist man fast überrascht von der plötzlichen Action. Am Festland hat Suki währenddessen eine dunkle Vorahnung. Können Sie vielleicht nachfragen? Wir haben keinen Notenbord. Ja, aus der Gegend haben Sie keinen Notenbord. Das habe ich verstanden. Wir sollten uns aber dringend jemanden da rausschicken. Ich weiß es, ich fühle es. Da irgendwas stimmt da. Gut, ich frage bei meinen Kollegen von der Küstenwache nach. Aber ohne Notruf kann ich keinen Helikopter rausschicken, um die Gegend abzusuchen. Bitte sich noch mal mit Ihrem Vorgesetzten. Mein Vorgesetzter ist auf meiner Seite. Ich will mich da auch gar nicht für Sie beschweren. Madam. Sie müssen sofort jemanden da rausschicken, das ist wichtig. Wie heißt das Boot? V-O-L-A-N-T. Volante. Okay, ich werde es prüfen. Bitte. Diese Hilfe wird dringend benötigt, denn es steht Kitty schon alle bekannt. William ist im Käfig am Grund gefangen, kann aber von Jeff gerettet werden. Tommy und Kate sind am gekenterten Boot und versuchen sich irgendwie festzuhalten und von Luke fehlt zunächst jede Spur. Deswegen taucht Kate ins Boot, um nach ihm zu suchen. Dabei stellt sie aber vor allem fest, dass der schicke große Hai auch immer noch anwesend ist. Von Luke allerdings gibt es keine Spur. Es ist inzwischen stockfinster, was die Suche nicht unbedingt einfacher macht. Als nächstes schwimmt Kate davon, denn sie will das verloren gegangene Rettungsboot finden. Luke taucht halb bewusstlos ein paar Meter entfernt auf, woraufhin sich William ebenfalls vom Boot wegbewegt, um ihn zu retten. Luke schafft es dann auch noch zum rettenden Boot, doch William wird auf spektakuläre Art und Weise vom Hai gefressen. Na endlich. Auch Tommy hat es erwischt. Er spürt in der Kälte seine Beine nicht mehr. Deswegen hat er ebenfalls nicht bemerkt, dass der Hai ihm eins davon abgebissen hat. Tommy stirbt an der Verblutung. Unsere Heldin Kate ist inzwischen bei dem verloren gegangenen Rettungsboot angekommen. Es befand sich in einer großen schwimmenden Kapsel. Sie schafft es, das Boot auszulösen und macht sich auf, den Rest zu retten. In der emotionalen Schlussszene müssen nun noch folgende Fragen geklärt werden. Können die Überlebenden gerettet werden? Finden Jeff und Kate wieder zueinander? Diese Fragen muss man sich selbst beantworten. Die Antworten sind allerdings recht offensichtlich. Ja. Das war es gewesen. Das war es gewesen, ja. Eine Stunde 45. Wahnsinn. Wir sind lang. Ich musste nur mal meine Notizen gerade holen. Was war dein erster Eindruck von dem Film? Professionell gemacht. Und ziemlich gute, echte Tierszenen. Ja. Aber das ist halt einfach kein Trash-Film. Nö, das ist er nun wirklich nicht. Also als ich den Klappentext das erste Mal gelesen habe, habe ich so gedacht, oh, wo geil, ein Trash-Film mit Halle Berry. Aber stellt sich raus, nee, also der war nun wirklich alles andere. Ich fand das, die Szenen am Anfang mit den Haien fand ich unfassbar gut. Und da sieht man, ja, die haben auch mit echten Haien gedreht. Das sieht echt danach aus, als wäre das alles echt. Ja, genau. Obwohl im Abspann nachher steht, dass bei den Dreharbeiten keine echten Haie eingesetzt wurden. Das hat mich komplett irritiert. Was? Ganz am Ende, am Schluss steht das im Abspann. Ich weiß nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, weil das sieht so unglaublich echt aus. Da bin ich jetzt fest von ausgegangen. Also es gibt irgendwie ein, zwei Szenen unter Wasser, wo du halt deutlich erkennst, dass es CGI ist. Ja. So irgendwie einmal, wo sie sich so umdreht, ne, und also ich glaube auch die Szenen im dunklen Wasser, wo der Hai so um sie rumschwimmt oder sowas, das wird wohl auch CGI sein, aber halt. Oder Ariane mit ihrer Handpuppe. Ja, genau. Der Unterschied ist einfach nicht zu erkennen. Aber ganz am Anfang, ich bin überzeugt, dass das echte Haie waren und dass die da auch wirklich, also mutmaßlich sogar zum ersten Mal an dieser Stelle waren, wo die Haie sind, weil die Leute sehen so ernsthaft begeistert aus, wie sie über die Reling gucken und die ihre Hände nach den Haien ausstrecken. Das sieht einfach wahnsinnig authentisch aus und auch die Bewegung von den Haien, da sieht man erstmal, wie scheiße die CGI in normalen Trash-Filmen eigentlich ist. Ja, ja, wirklich. Also ich habe diesen Hinweis nicht gesehen, den du angesprochen hast, und bin gerade richtig baff, dass du sagst, dass es nicht mit echten Haien ist. Also mich hat das, ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen. Wir saßen hier noch danach, Gesche kam dann noch rein, wir haben die letzten paar Minuten zusammengeguckt und dann lief halt der Abspann so durch und wir haben noch ein bisschen drüber gesprochen. Und am Schluss, ich guckte so hoch und sah diesen Schriftzug durchlaufen. Also wie ich ganz am Ende des Abspanns, ich sagte, das kann nicht angehen. So gut ist CGI wirklich nicht. Aber stand da no sharks were used oder no sharks were harmed? No sharks were handled. Handled? Hä? Also, aber gefilmt worden können sie ja trotzdem sein. Naja, auch wieder wahr. Handled. Das ist so schwammig formuliert. Ja. Naja. Okay, das haut mich um. Ja. Also meinen ersten Haha-Moment hatte ich ja wirklich, als da Halle Berry im Bild war, weil damit habe ich einfach nicht gerechnet, weil ich mir das einfach vorher auch nicht angeguckt habe. Ich habe einfach den Film angemacht und das immer mich ergehen lassen. Und dann taucht sie da auf und ich so, hö? Und auch diesen Martinez, den kennt man ja irgendwie auch. Ja. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und da war mir dann aber auch schon klar, habe ich ja eben schon gesagt, Trashfilm ist es nicht. Auch der Bodycount ist bei 3 plus Robbe. Genau. Und das Ganze in 1:45 ist schon eher eine Story, die erzählt wird, aber sie wird echt lang erzählt. Also wird viel Zeit mit Unterwasseraufnahmen und was machen sie gerade und wo tauchen sie hier. Und da filmt er mit seiner tollen Kamera und hier ist ein schönes Riff und da sind wunderschöne Aufnahmen von Delfinen und Robben, muss man einfach sagen, ja. Sieht total schön aus. Ja. Also wirklich fast schon dokumentarisch, wie sie diese Tieraufnahmen gemacht haben. Aber für den Trash-Liebhaber in Sachen, ich sag mal, High-Blutromantik ist da jetzt nicht so viel zu holen. Ja, aber also wir kommen, glaube ich, später nochmal dazu. Aber so gerade das letzte Drittel des Films, da, das ist ja schon, geht so ein bisschen in die Richtung jedenfalls. Genau, da haben wir dann wieder die klassischen One-Scener, also ein umgekipptes Boot und ein Hai und ein paar Leute. Und natürlich ist es dann plötzlich stockfinster, wie aus dem Nichts. Ja, stimmt. Aber ich würde gerne noch am Anfang des Films bleiben. Der erste Tote war auch irgendwie klar, ne? Ja, weil er vorher noch sagt, ich gehe da nicht rein. Ja. Mach ich nicht, Jung. Ohne mich. Ja, stimmt. Ja, das war auch offensichtlich. Genau. Und was ich halt ganz stark fand, ist tatsächlich seine Todesszene, weil es halt so komplett nicht das ist, was wir aus anderen Haifilmen kennen. Unter Wasser, du hörst nur so ein bisschen die Luft blasen und sonst nix. Da ist einfach Stille. Das fand ich total krass. Das hat mich eigentlich am allermeisten an dieser Szene beeindruckt. Wie still das da war und wie viel Dramatik da trotzdem stattgefunden hat. So, da brüllt kein Hai, da fängt keiner an, unter Wasser zu schreien, gurgelnd oder sowas, sondern du siehst halt einfach nur das und hörst ein bisschen platschen. Das fand ich total krass. Und das ist dadurch fast gruseliger, als wenn da voll rumgeschrien wird. Ja, genau. Aber das ist tatsächlich auch ein Moment, wo ich, das ist auch ganz am Anfang, wo ich dachte, oha, die meint's ernst, als sie nämlich mit Atemgerät unter Wasser gingen und sich nicht unterhalten haben. Ja, das stimmt. Wie bei beiden 47 Meters Down-Filmen, sie einfach mit einem Mundstück und freiliegenden Ohren vor allem, das ist auch immer ganz wichtig. Genau. Ja, stimmt. Nee, stimmt, die Unterwasserszenen waren immer auch mit wenig Musik versehen und immer so ein bisschen, ich sag mal, bedächtig. So. Ja. Ja, wie der Großteil des Films eigentlich. Also ich habe mir aufgeschrieben, weitgehend Langeweile, aber schicke Bilder. Das ist ja auch das, was du gesagt hast. Das ist, sieht einfach toll aus und du siehst einfach, die haben sich da richtig viel Mühe gegeben, auch einfach die Schönheit von Seal Island irgendwie einzufangen und was da, wie viel Viechzeug da rumschwimmt. Das fand ich einfach wahnsinnig beeindruckend. Ja, und das ist auch ganz klar der Fokus des Films, weil die Story ist es nicht. Nee. Denn es ist irgendwie alles ja doch recht vorhersehbar. Also haben wir im Schlusssatz auch gesagt, so, ja, wir lassen das Ende offen, aber it's kinda obvious. Ja, das stimmt. Und zum Ende hin wird ja diese Robbe getötet mit dem typischen weiße Haie jagen an Seal Island Move, so von unten ranschwimmen und mit dem Vieh im Maul aus dem Wasser springen. Zum Ende hin ist gut, ist ungefähr die Mitte des Films. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Wo sie ihn anlocken, ne? Ja, genau, richtig. Mhm. Und das fand ich fast schon ein bisschen brutal, weil man halt auch wirklich sieht, wie ein Hai eine Robbe zerfleischt. Einfach in Stücke zerrissen und den Rest dagelassen. Komplett in Stücke zerrissen. Das ist also richtig ein brutales Bild. Und ja. Ich habe diesmal eine Frage an dich. Oha. Du stellst ja gerne Fragen, wie ich mich entscheiden würde. Oh, jawohl. Wenn du jetzt mit deinem, sagen wir mal, umgebauten Fischkutter da vor dieser Küste von Südafrika unterwegs wärst, in dieser Shark Alley, ja. Und du hättest einen Ruderschaden und könntest das mit Mühe und Not gerade so eben beheben, dieses Problem. Ich ahne, wohin es geht. Also würdest du weiterfahren oder zurück in den Hafen? Und ein aufziehender Sturm, wie würde sich der auf deine Entscheidung auswirken? Oder vielleicht auch Dunkelheit oder ein Motorschaden? Ja, ja, vor allem, ich glaube, anders als sie es im Film sehen, was aber ja im Film auch daran liegt, dass sie dann plötzlich im Draufgängermodus ist und ja. Er ja noch, der Reiche noch irgendwie im Bezahlmodus ist. Aber tatsächlich würde ich, auch wenn ich Kate wäre, wenn so ein Typ wie dieser Tommy mir sagt, ja, das passt schon mit dem Motor, das würde ich dann doch eher anzweifeln, ob dann das wirklich alles passt mit dem Motor, Originalzitat Ende. Mhm. Weil der irgendwie so ein, ich glaube, der macht seine Arbeit gut, aber er wirkt nicht so. Ja. Er ist dieser, weißt genau. du? Richtig. Warte mal, ich muss hier gerade noch Hungry Shark zu Ende spielen. Ja, genau, ich bin eigentlich mit diesem Tablet hier beschäftigt. Genau. Ja, der spielt die ganze Zeit so ein Computerspiel, genau. Das ist Hungry Shark, was wir auch schon mal besprochen haben. Das ist einfach so ein Handygame, wo du halt einen Hai spielst, der Touristen frisst und Jetski-Fahrer. Ja, richtig. Wird auch, oder fällt mir ein, ich muss auch das Xbox-Spiel weiterspielen. Na, egal. Ja, also, um deine Frage zu beantworten, wahrscheinlich wäre ich umgekehrt. Möglicherweise wäre ich mit dem notdürftig reparierten Boot gar nicht erst rausgefahren, bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Aber 100.000 Dollar sind halt irgendwie auch 100.000 Dollar. Ne? Also, die hat ja auch so eine gewisse Not. Das hätte sie ja nicht gemacht, wenn sie das Geld nicht bräuchte oder er nur 1.000 Dollar hingelegt ja, hätte. Ja, klar, natürlich. Ja, und dann sagt sie auch, ja komm, du wolltest das, dann bitte. Und sie hatte ja gerade vorher noch ihren Streit da mit dem Jeff-Typen da, und den ich auch ein bisschen gekürzt habe, ehrlich gesagt. Und ja, sie ist ohnehin in dem Egal-Modus so. Ja. Und dann entscheidet sie wahrscheinlich anders. Aber es gibt ihr auch niemand Widerworte. Also das finde ich auch spannend. So. Gerade so ein Typ wie Tommy müsste eigentlich sagen, so, oh, das geht zwar wieder, aber ich weiß nicht, was so eine gute Idee ist. Ja, genau. Und ich spüre mein Bein übrigens nicht mehr. Ja. Ja, tatsächlich, also so ging es mir mit diesem ganzen Film. Ich habe eigentlich die ganze Zeit gedacht, Mensch, das ist ein richtig schöner Film. Den gucke ich einfach ganz gerne wegen der tollen Aufnahmen. Und dann kriegt sie diesen Wutanfall und sagt so, jetzt aber Wildsau und fährt also... Also es gibt ja zaghaften Widerspruch von Tommy, der sagt so, hey Shark Alley, da ist Wind und Strömung, findest du das so schlau? Und den bügelt sie halt komplett weg und von da an ging es auch, finde ich, mit dem Film bergab, weil alles, was sie von da an machen, ist halt einfach nur noch dumm. Ja, Rambo. Und gefährlich. Ja. Mit den entsprechenden Konsequenzen. Aber ich glaube, das beantwortet so ein bisschen meine Frage, die an der Stelle kommt und käme. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wo plötzlich dieser 180-Grad-Sinneswandel von William kommt. Weil er ist ja vorher dieser, komm, ey, also das ist der reiche Typ, ne? Mhm. Ich mache das jetzt und es kann nicht so schlimm sein, ich bezahle die Scheiße hier und ich tauche da raus und ich öffne den Käfig selber und gehe da raus, da. Und plötzlich ist er so, gehen wir wirklich nochmal tauchen? Sind Sie sich denn sicher, dass das ein Player ist? Und soll ich nicht lieber hier im Käfig warten und bla bla bla? Also woher kommt das plötzlich? Das muss ja daran liegen, dass sie plötzlich so draufgängerisch ist, oder? Ja, davon bin ich absolut überzeugt. Also auf einmal sieht er sich einer starken Frau gegenüber, die ihm Widerworte gibt und die ihn auch mal anschreit. Und die sagt, ja, jetzt zeige ich dir mal, wer hier den längeren hat. Und stellt sich raus, sie. Ja. 6 Meter, Junge. Ganz genau. Also das ist halt tatsächlich ja eine starke Hauptfigur, die auch wirklich weiß, was sie tut, aber dummerweise sich dann darin verliert und ja, dann ein bisschen Pech hat beim Denken. Weil, also das war einfach selbstgemachter Untergang. Ja, naja, richtig. Also jetzt, glaube ich, fährt sie endgültig nie wieder raus. Ja, das denke ich auch. Allein schon, weil die Versicherung sagt, so Freunde, unwahrscheinlich. Betriebshaftpflicht kündigen wir mal. Aber 100.000 Euro hat sie ja im Vorfeld überwiesen. So, So. Kann sich ihren Kutter nochmal wieder auf Vordermann bringen mit. Ich glaube, dass der nicht mehr auf Vordermann gebracht wird, weil der dann doch recht. Ich weiß nicht, ob der noch. Der ist auch noch runtergegangen, oder nicht? Der ist noch runtergegangen, ja, ja. Das letzte bisschen Luft, glaube ich, ist da auch noch rausgewichen. Genau. Ansonsten, ja, hast du irgendwelche Filmfehler entdeckt? Eigentlich, ich habe keine groben Schnitzer entdeckt. Nee, viel aufgefallen ist mir nicht. Also, ich war überrascht, wie schnell es dann dunkel wurde. Fand ich auch. Das ging dann plötzlich ratzfatz und dann war es wirklich stockfinster, ne? Ja, also andererseits ist das ja aber so weit im Süden möglicherweise. Also, ich finde ja auch, dass es, wenn wir hier Herbst haben, bei uns so ab 16 Uhr, paff, ist auf einmal dunkel von jetzt auf gleich. So, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht theoretisch sein kann. Aber dafür müsste man mal in der Gegend gewesen sein. Ja. Aber also mir kam es einfach ein bisschen zu schnell vor. Ja, und ansonsten gab es halt so ein, zwei Szenen, wo es halt sehr deutlich CGI war, die dann natürlich im Vergleich zu den anderen Aufnahmen von Haien, die muss einfach abstinken. Aber die sind so kurz, dass man es fast gar nicht merkt. Ja, ich zum Beispiel habe das nicht gemerkt. Ja, siehste. Naja, aber das ist öfter mal so. Ja, ja, aber sonst, also mir ist zumindest nichts weiter aufgefallen. Ja. Also es gibt irgendwo, ich habe das bei IMDb gelesen, es gibt irgendwo am Anfang so eine Szene, wo irgendwie so ein Timecode mitläuft von der Kamera, wahrscheinlich die von Jeff. Und da soll der Timecode so ein bisschen springen. Dass er also, was weiß ich, mal bei 5 Minuten ist, mal bei 12 und so weiter. Dass es aber so verkauft wird, als sei das eine durchgängige Aufnahme. Aber das ist halt so. So fucking what? Ja, richtig. Genau. Da fand ich eher viel spannender, dass der Akku der Kamera im kompletten Film immer bei 20% war. Ja. Wirklich. Acht mal drauf, wenn du ihn das nächste Mal siehst. Die Gelegenheit hast du übrigens demnächst. Spoiler Alert. Verstehe. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass der Film für uns eigentlich zu emotional ist. Ja, der hat zu viel Tiefgang, ne? Zu viele Geigen. Ja. Zu viele Geigen, finde ich schön. Super. Ja, und entsprechend wenige Lowlights, aber auch wenige Highlights. Ja. Und ich glaube, damit haben wir den Film ganz gut, ne? Ja, genau. Ich greife mal eben zur Hülle Barry. Wow. Wie lange hast du jetzt darauf gewartet? Ich freue mich da seit gestern Abend drauf. also bei mir steht 109 Minuten. Der Film ist FSK 12 und bei Universum Film erschienen. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht versucht, O-Ton-Rechte zu bekommen, weil wir jetzt schon so lange kein Hörspiel mehr hatten. Eine Folge hatten wir kein Hörspiel. Zwei. Echt? Hintereinander auch. Digga, ja. Ist dann los bei uns? Ja, eben. Die Leute springen ab. Ja, das ist nämlich genau das, wo man aufpassen muss. Gott. Ich weiß ja nicht. Ich bin ja immer noch Fan von Original. Ja. Nein. Naja, gut. Aber wir haben wahrscheinlich viele sinnlose Weltall-Fans bei uns. Ja. Oh, dabei fällt mir übrigens ein, wir haben ja letztes Mal über diesen asiatischen Film Landshark gesprochen und wir hatten so grob kurz die Idee, dass wir den selber nochmal nachvertonen könnten. Im heillos im Weltall-Stil. Und ich hab da jetzt nicht weiter reingeguckt und mich nicht damit beschäftigt, aber gestern Nachmittag beim Tanken kam einer mit Moped vorbei und da fiel mir halt ein, so wie wahrscheinlich in diesem Film Leute im Labor stehen und dann in unserer Variante wahrscheinlich jemand sagt, ja, dann machen wir das Ding noch schneller. Ja. Rissen wir hinten den Luftfilter ab, da sollst du mal sehen, wie das Ding rührt. Ja. Und dann Luftwelle abreisen, ein paar Löcher aus, so, ich weiß nicht, wie man so ein Ding schneller kriegt, Junge. Ja, mehr als 150 Zähne wirst du dann nicht reinkriegen, oder nicht? Ja, was meinst du? 55, schick, Junge. Ja. Bis verrückt 60, fliegen die Bremsen auseinander. So, ganz genau. In diese Richtung stelle ich mir das ganze Ding vor. Es wird fantastisch. Also tatsächlich haben wir auch schon die erste Bewerbung als für eine Synchronstimme. Ja. Vielen Dank dafür. Ich werde da nicht weiter ins Detail gehen, aber okay. Also das ist ja auch, jetzt, ich will nicht sagen, dass es schon irgendwie einen Plan gibt dafür, aber ja. Ich sag mal so, also entweder machen wir ihn richtig dämlich, so richtig sinnlos im High-mäßig. Ja. Ja, oder sinnlos wir versuchen im das High halt irgendwie ernsthaft. Dass wir den also sozusagen ernsthaft synchronisieren, das wäre auch nochmal eine Möglichkeit. Ja, dann müssten wir aber wissen, was die sagen und was da passiert. Nein, aber dass wir eine ernsthafte Story daraus machen. Ach so, dieses. Ja, gut, also dass es da nicht um ein Moped-Rennen gehen kann, ist irgendwie klar. Aber wir können ja mal gucken. Also vielleicht. Stunde 14 geht der. Ja, bitte. Also, wenn hier erfahrene DrehbuchautorInnen zuhören, ja. Ich fände es immer noch ein cooles Projekt. Ja. Sven und Torben sind raus, die sind noch beschäftigt mit dem Watthai-Hörspiel. Ah ja, okay. Seit 4 Jahren. Grüße, ja. No pressure. Ja, ich glaube auch, dass man so ein Drehbuch für eine Stunde 15 nicht mal eben runterschreibt. Das dauert wahrscheinlich länger als eine Stunde 15. Wahrscheinlich. Ja, wir sind dran. Also seit jetzt. Mal gucken, wie lange wir noch darüber reden. Also ich, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Sky Sharks und, und diesem Projekt. Genau. Richtig. Mit Sky Sharks haben wir gesprochen, seit ich bei diesem Podcast bin. Und erst vor einem Jahr oder so ist es dann ja rausgekommen. Ne? Genau. Oder nicht rausgekommen, vor einem Jahr hatten wir das Probeexemplar im richtig. Januar oder Februar. Ne? Genau. Ist auch schon ein Jahr her. Scheiße, Junge. Ja. Ja. Na gut, ebenfalls ungefähr vor einem Jahr, boah, charmante Überleitung, haben wir Der Weiße Hai geguckt, also einige von uns. Und damit kommen wir wunderbar zu den Shark News. Nämlich hat jemand ein Diorama des Angriffs aus Der Weiße Hai auf das kleine Schiff, auf die Orca gebaut. Im Maßstab 1:20 ist es ungefähr 1 Meter breit, knapp 80 Zentimeter hoch und gut 27 Kilo schwer. Also nur knapp leichter als wir. Für $3,000 kann man das vorbestellen und geliefert wird es ab dem 3. Quartal 2022. Da gibt es 2 Links zu. Einmal zu der Geschichte und der News sozusagen und mit ganz, ganz vielen Bildern, wie das Ding aussieht, sowohl im Wasser als auch außerhalb. Und dann haben wir noch einen Link zu der Seite, wo man das tatsächlich bestellen kann. Und ich finde, es sieht tatsächlich spektakulär gut aus. Also wenn du total geil. In diesem Artikel mal das Foto Nummer 19, das ist ja das, was man dann bekommt. Also halt ein relativ kleiner Sockel mit so einer Wellennachbildung und da halt dann der Hai und die Orca. Das sieht einfach fantastisch aus. Und da ist nämlich der Mensch, beide Menschen auch mit drauf. Oh ja, stimmt. Das sieht man auch in den Bildern. Bild Nummer 9 sieht man das. Genau, das ist super detailliert gemacht einfach. Scheiße! Ja. Ja, die Details sind unnormal. Ja. Ich glaube, das stimmt jeder Wasserspritzer. Selbst die Farben der Buttons beim Ruder oder so stimmen da. Ja, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Toll. Klasse. Ich doch nicht. ETN Studios hat kurz vor Weihnachten den Trailer zu Bull Shark veröffentlicht. Der ist ein bisschen wie Jaws in billig. Ein Bullenhai ist in einem Badesee in Texas unterwegs und stillt seinen Hunger an den Badegästen. Der Polizeichef möchte die Badestelle sperren, der schmierige Bürgermeister aber nicht. Also wem das bekannt vorkommt, der hat wahrscheinlich diese eine Folge von uns damals gehört. Das Veröffentlichungsdatum steht bis jetzt noch nicht fest, aber wohl irgendwann in 2022. Arbeitstitel war erst Blood in the Water, jetzt wird er wohl Bullshark heißen. Ja, und mit einem, also ganz am Ende ist quasi das Logo, also der Schriftzug Bullshark. Und ich sagte, das könnte auch ich in Illustrator. Das ist, ist halt irgendwie Areal Bullshark. Ja. Und dann das A ein bisschen krumm gezogen, so 2, 3, also das A so ein bisschen wie eine Flosse, das ist eigentlich ganz cool. Ja. Und beim S und beim K so mit so einem Pinsel einfach sogenannte Bisswunden, aber mit sehr runden Zähnen, sag ich mal. Als, da brauchen jemand, der mit den entsprechenden Programmen umgehen kann, 30 Sekunden für. Ja, sieht sehr schäbig aus. Und der zweite Trailer, den wir bekommen haben, der es auch auf unsere Watchlist geschafft hat quasi, also ihr werdet uns die nächsten 2 Jahre nicht los, Freunde, ist Shark Island. Ein Bikini-Fotoshooting auf einer einsamen Insel, also das reicht ja eigentlich schon an Beschreibung, an alle wollen es gucken. Ein Bikini-Fotoshooting auf einer einsamen Insel geht komplett schief, denn die Insel heißt deshalb Shark Island, weil alle Haie von dort kommen, natürlich. Also alle auf der ganzen Welt, ne? Genau. Klar. Ähnlich bescheuert wie diese Grundannahme ist auch der Trailer. AmateurdarstellerInnen, Color Grading aus der Hölle und natürlich gibt es auch den bärtigen Kollegen, der mit seiner Warnung am Anfang des Films direkt recht hat. Ihr werdet alle sterben. Ja. Und für die ganz Spitzfindigen unter uns, Shark Island, das haben wir doch schon mal gehört, richtig. Das war der Arbeitstitel zu Zombie Shark, den wir in Episode 15 besprochen haben. Die Älteren werden sich erinnern. Wir haben schon mal über ein Lego-Set gesprochen mit Jaws. Und da gibt es ja etwas, das gerade noch im Verifikationsprozess von Lego Ideas feststeckt. Das soll wohl, dieses Verfahren soll wohl noch den ganzen Januar überlaufen. Und zwischendurch haben sie aber schon mal den Typen interviewt, der sich das Ganze ausgedacht hat. In dem Interview erzählt er von sich und wie er auf die Idee zum Projekt kam. Das liest sich ganz nett. Und da kann man so ein bisschen die Zeit überbrücken, bis dass diese Lego Ideas Jury da ihr Urteil gefällt hat, ob das Ding tatsächlich in den Handel kommt. Vor allem sind da noch andere Modelle, die er so entworfen hat. Ja, sehr geil. Viele, viele Bilder drin und auch ein schönes Jaws-Aquarell zu sehen. Das ist eigentlich ganz niedlich gemacht, ja. Es ist tatsächlich noch ein bisschen detaillierter als das von Vom Flickenbacke? Danke, ja, ich habe das jetzt den Namen vergessen. Genau, aber geht in eine ähnliche Richtung. Aus der News aus der echten Welt, eine knallharte Frau aus Florida wurde von einem Hai gebissen. Ja, nichts Besonderes erstmal. Aber sie ist direkt danach einfach zum Drugstore gelaufen, hat sich ihre Wunde verarztet und ist am nächsten Tag wieder ins Wasser gelaufen, als wäre nichts gewesen. Ja, die Story hat es auf die Herald Tribune geschafft und ist einfach eine Story über so eine Surferin, die halt von einem Hai gebissen wird und sagt, ja komm, so schlimm war es nicht. Und wieder ins Wasser gegangen ist. Fun Fact, oder nicht so Fun Fact, am nächsten Tag oder zwei Tage später ist an derselben Stelle jemand umgekommen, aufgrund eines Haibiss. Naja, okay. Ist auf eine nette Geschichte, gibt es auch ein kleines Video zu den zur Verarztung oder zu dem Haibiss. Ist jetzt auch gar nicht so spektakulär, sag ich mal. Der Biss, der ist gar nicht so groß. Aber trotzdem, ich glaube, ich würde erstmal zu Hause bleiben nach sowas. Ja, vor allen Dingen würde ich es halt, also wahrscheinlich nicht selber verarzten, schon gar nicht in der Drogerie. Also, ich würde halt zum Arzt gehen. Ja, wobei eine Drogerie in Amerika nochmal was anderes ist als bei uns so, ne? Da kriegst du ja schon ein bisschen mehr. Aber du hast natürlich trotzdem recht. Also. Ja, und dann noch eine sehr schöne Nachricht, wie ich finde, in der Themse in London leben wieder Haie. In den 50ern wurde der Fluss noch für biologisch tot erklärt. Inzwischen schwimmen da aber wieder so viele Fische, dass zwei Hundshaiarten und der weißgefleckte Glatthai dort genug Futter finden. Wer kennt ihn nicht? Also ich kannte ihn vorher nicht, muss ich gestehen. Ja, knapp 1,80 langes Ding, 6 feet. Also. Ja, und Hundshaie sind auch nicht klein. Also die werden auch an die 2 Meter lang. Also das ist schon beeindruckend. Ja, ist nicht ohne. It's not without auf jeden Fall. Genau. Schön. Ja, das war's an Shark News. Aber ist fast schon eine Shark News wert, dass wir in der High Alarm TV Vorschau mal wieder was haben. Yay. Diesmal haben wir da gemeinsam gesucht, kann man glaube ich so sagen. Ja. Weil ich war wieder wahnsinnig frustriert und da haben wir noch hat Jörn noch eine gute Idee gehabt. Und wir haben tatsächlich ein paar Sachen gefunden. Sky hat sich irgendwie die Hai-Filme auf die Fahne geschrieben und Sci-Fi offenbar nicht mehr irgendwie. Da ist irgendwas ist da los. Ja, die haben, glaube ich, irgendwie sind mal wieder bei Zombies oder so, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, und bei Star Trek viel auch. Ach ja, guck mal. Ja. Auf jeden Fall läuft am 29.01. um 17.15 Uhr und am 2. Februar um 2.25 Uhr auf Pro7 Fun Sand Sharks. Und ich glaube, Pro7 Fun ist Pay-TV, ne? Ja. Muss ja, ja. Okay, und dann, pass auf, jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich. Am 1. Februar um 18.40 Uhr und am 9. Februar um 18.10 Uhr auf Sky Cinema HD. Und dann nochmal am 11.02. um 9.15 Uhr und am 15.02. um 15.35 Uhr auf Sky Action HD, der Weiße Hai. Aha. Dann am 10.02. um 3.30 Uhr auf Sky Action HD und am 11.02. um 12.55 Uhr auf Sky Cinema HD, der Weiße Hai 2. Aha. Am 1. Februar um 14.40 Uhr auf Sky Action HD und am 11.02. um 14.50 Uhr auf Sky Cinema HD, der Weiße Hai 3. Jo. So, und dann, Callback, 5.02.20.15 Uhr auf Sky 1 HD und am 14.02. um 9.05 Uhr Sky Action HD, Dark Tide. Da kannst du dir nochmal angucken und auf den Akkustand der Kamera achten. Ja, oder ich warte einfach nicht bis Februar und schieb mir die DVD nochmal in den Player. Wofür kaufe ich das Ding denn? Aber nur du. Ja, das ist korrekt. Ja. Ja, das war's. Aber immerhin, es gibt wieder was im Fernsehen. Das ist irre. Macht mich komplett fertig. Sogenannten Fernsehen. Ja, beeindruckend. Ja, mein Lieber, das hat wieder großen Spaß gemacht. Mir auch. Und mal ein anderer Film in unserem kleinen Universum. Muss ich auch mal sagen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin nicht so weit raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Bei der Verabschiedung halte ich auch mal meine Hand hoch und winke tatsächlich. Exakt das gleiche ist hier auch. Echt? Ja, absolut. So ich sitze hier wie so ein Idiot vor dem Computer und winke.